Gespräch 8. Andrea, jetzt fährt kein Bus mehr. Komm, wir bringen dich mit dem Auto nach Hause. Nee, lass mal. Ihr habt doch Bier getrunken. Ich nehme lieber ein Taxi. Wie du willst. Dann bis Montag.